Now this morning we also have a very special speaker. Heute Morgen haben wir auch einen ganz besonderen Sprecher. He's not a guest, you all know him. Er ist kein Gast, ihr kennt ihn alle. And he likes to go around and meet people. He's a very friendly man. Und er liebt es herumzugehen und Leute zu begrüßen. Er ist ein sehr freundlicher Mann. But there are probably some things about him that you don't know. Aber es gibt sicher ein paar Dinge über ihn, die ihr nicht wisst. Now my Austrian history is not so good, so please forgive me. Meine österreichische Geschichte ist nicht so gut, also vergib mir bitte. But the Austrian monarchy ended at the end of World War I, yeah, so about 1917. Aber die Monarchie in Österreich hat so 1917 nach dem Ersten Weltkrieg geendet. Yeah. And so we have no more kings here. Wir haben also keine Könige mehr hier. We have no more queens or princesses. Und auch keine Königinnen und Prinzessinnen. And so life has been very different in Austria for a lot of years. Und das Leben in Österreich ist seither etwas anders. But what you may not know is that for 4 years now you've had a king worshiping in your presence. Aber wenn ihr das nicht gewusst habt, ihr habt einen König hier, der seit 4 Jahren anbetet hier. And I mean that literally. He is a king. Und ich meine das buchstäblich. Er ist ein König. And the man that is going to speak to us is Nana Kofi this morning. Derjenige, der zu uns sprechen wird heute, ist Nana Kofi. And you probably don't know that Nana came from the country of Cote d'Ivoire or the Ivory Coast. Ihr wisst vielleicht nicht, dass Nana von der Elfenbeinküste kommt. And you probably don't know this, but Nana was the king, literally the king, of a tribe there called the Akan tribe. And this was 4 million people. Ihr wisst das nicht vielleicht, aber Nana war der König, ganz buchstäblich, von einem Stamm dort, den Akan Stamm. Das sind 4 Millionen Menschen. And if you look at Nana today, you see a guy that loves the Lord and wants to serve anybody and everybody. Und wenn ihr Nana heute anseht, dann seht ihr einen Mann, der Gott dienen möchte. And you don't see a king that wants to be served. Und ihr seht aber keinen König, der es möchte, dass man ihm dient. Well, Nana has a marvelous testimony for us this morning about the faithfulness of God. Und er hat ein großartiges Zeugnis über die Treue Gottes für uns heute Morgen. And it's such a joy to have him come up here and share his life with us. Und es ist so eine Freude, dass er jetzt draufkommt und sein Leben mit uns teilt. I'm not very good at microphones, but I'll do my best because I normally do not address people directly. I speak through somebody. Also ich bin nicht so gut mit den Mikrofonen, aber normalerweise spreche ich direkt zu Menschen. But I'll do my best. Aber wir werden unser Bestes tun. I come from one of the ancient royal families. Also ich komme aus einer der altertümlichen königlichen Familien. And my people trace their roots from Egypt to Timbuktu. Mein Volk kann die Wurzeln zurückverfolgen über Ägypten nach Timbuktu. And then from Timbuktu we migrated further south through Ghana to where we are in Cote d'Ivoire now. Und von dem Timbuktu aus sind wir dann ausgewandert über Ghana nach zur Elfenbeinküste. And we left Timbuktu because of Berber invasion of the Muslims. If you go to your history, you will see it. Berber invasion, and we had to migrate from the north of Africa all through Senegal, Gambia, along the coast, all the way to Ghana. And in Ghana, we had to go. Okay. Also. Das probieren. Also wir mussten Timbuktu verlassen. Ja. Und das war wegen der Berber-Invasion. Das sind Moslems, die uns verfolgt haben. Und so sind wir praktisch die Westküste heruntergezogen, hin zur Elfenbeinküste. And I was very fortunate. Und ich hatte doch das Glück. I got married to a wonderful lady. Ich habe geheiratet eine wunderbare Frau. Who was a Christian? Und sie war Christin. Still a Christian? Sie ist immer noch Christin. Ever a Christian. Und sie wird immer eine Christin sein. And she thought because of my kindness, I was also a Christian. Okay. Damals, bevor ich sie geheiratet habe, dachte sie, weil ich so freundlich bin, dass ich auch ein Christ sei. So she just jumped into the marriage. Okay. Und als sie da in die Ehe hineinsprang. But when she came in, she found I was not. Da fand sie heraus, als sie sich dann in der Ehe befand, dass ich kein Christ war. And with my royal authority, I told her, no church. Und mit meiner königlichen Autorität sagte ich, nichts mit Kirche. You stay here, you don't go to church, you don't sing any Christian songs in my home, no Bible here. Du bleibst hier zu Hause. Bei uns zu Hause werden keine christlichen Lieder gesungen und die Bibel kommt auch nicht ins Haus. I don't believe in that God of yours. Ich glaube nicht an diesen Gott, an den du glaubst. And one day I went out. Eines Tages ging ich raus. And not knowing she has been doing secret Bible study at home when I'm away. Und ich hatte nicht gewusst, dass sie im Geheimen da Bibelrunden gemacht hat bei uns zu Hause. She didn't know I was coming. Und sie wusste nicht, dass ich kommen würde. And I met her with the Christians in my home, Bibles all over. I said, "What? Get out of here!" Und ich traf sie da mit Christen bei uns zu Hause und überall waren Bibeln und ich sagte, "Raus hier!" And threw them out. Und ich warf sie hinaus. It didn't take long. Aber es hat nicht lange gebraucht. I was coordinated to take over responsibility, okay? Dass mir die Verantwortung über den Stamm aufgetragen wurde. And after that, one of my uncles, a very old man, okay, das war eigentlich seine Krönung praktisch. Came to me. Kurz danach kam einer meiner Onkel zu mir. We are so sorry we made you a king. Und er sagte, es tut uns so leid, dass wir dich gekrönt haben. You are our destruction. You are going to destroy all our religion, all our beliefs. Du bist unser Niedergang. Du wirst unsere ganzen Glaubensanschauungen, unsere Religion zerstören. What are you talking about? Ich sagte nur, worüber redest du da? The gods came to me in the morning and told me you are a priest of God. And which God? Die Götter haben mich am Morgen heimgesucht und sie haben mir gesagt, du bist ein Priester eines Gottes. So those people who carry the Bible. Und was für ein Gott? Er ist der Gott von den Leuten, die Bibel tragen. I said, it will never happen. Ich habe ihm gesagt, das wird nie passieren. I will never carry the Bible. Ich werde nie die Bibel tragen. I will never follow the Christians. Ich werde den Christen nie folgen. He said, I've told you, and he left. Und er sagte nur, ich habe es dir gesagt, und er ging. Then exactly 8 years from today. Und dann genau jetzt vor 8 Jahren. A man came to me, a very devoted Christian, a prayerful man. Da kam ein Mann zu mir. Es war ein sehr hingegebener, gewidmeter Christ. Jemand, der im Gebet immer war. And even how he got to me, I could not understand because you have to see some people before you come to where I am, my hall or whatever. Und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, zu mir zu dringen. Man muss verschiedene Leute erst passieren, bevor man mich erreichen kann. What are you doing here? Was machst du hier? I brought a message from God. I got angry immediately. Ich habe eine Botschaft von Gott und ich wurde sofort ärgerlich. What a message? Was für eine Botschaft? I saw you in a vision. Ich habe dich gesehen in einer Vision. With a Bible in hand. Mit einer Bibel in der Hand. Walking through snow. Und du gehst durch Schnee. Preaching the word of God. Und du predigst das Wort Gottes. Me? Ich? It will never happen. Das wird nie passieren. There's no snow in Africa. Es gibt keinen Schnee in Afrika. And I'm not going anywhere. Und ich werde nirgendwo hingehen. Look around me. What do I need? Where am I going? What do I need? Schau dich um. Was brauche ich? There's no power. Es gibt keine Macht. No power on this earth. Es gibt keine Macht hier auf Erden. Which will ever make me a Christian? Die mich je zu einem Christ machen wird. No one. Niemand. And I told him. Und ich sagte ihm. Probably you Christian liars. Wahrscheinlich das so bei euch christlichen Lügnern. You need money for your church. Ihr braucht nur Geld für eure Gemeinden. And you have come to me. Und so seid ihr zu mir gekommen. Tell me how much you need. Sag mir, was du brauchst. Collect the money. Wie viel du brauchst und nimm dir das Geld. Get out of my house. Und raus hier. I don't want to see you again. Ich möchte dich nie wiedersehen. And my wife, you can imagine being a Christian sitting and you could see her face. Und stell dir vor, meine Frau, sie als Christin, ihr Gesicht, wie sie geschaut hat. So the man left. Der Mann ging. After that, I became very angry and I told myself, all these churches around here, Buake, they are all noisy churches. I'll make sure they are closed. Es war sehr zornig und ich habe gesagt, ich werde sicherstellen, dass die ganzen Kirchen hier drumherum, dass sie geschlossen werden. I'll make sure these churches are closed. Das werde ich klarstellen. Die werden geschlossen. They may even pollute the mind of my wife. Sie haben selbst den Verstand meiner Frau völlig verdorben. But did I close the church? Aber habe ich sie schließen können? trouble started. Nein, ich habe sie geschlossen, aber die Schwierigkeiten begannen. And in 2002. Und dann in 2002. September. Im September. 19th. Am 19. September. I had to run away. Da musste ich fliehen. I had to leave. I left with nothing. Ich musste fliehen und ich musste weggehen und ich hatte nichts. Not to keep long, I don't want to give, but somebody helped me to get to Austria here. Ich werde das jetzt nicht zu lange ausweiten, aber jemand half mir, hier nach Österreich zu kommen. I had no idea, and I never had anything to do with Austria. Und ich hatte keine Ahnung, was das sollte. Ich hatte nie etwas zu tun mit Österreich. And then when the man dumped me here, und als der Mann mich hierher brachte, with my wife, mit meiner Frau, my son, mit meinem Sohn, and my sister, und mit sister, Schwester. Mit meiner Schwester. And my son was young. My wife was carrying my son on the back. Und mein Sohn noch war noch sehr klein. Meine Frau trug ihn auf dem Rücken. The man said, "You know what? Go towards where the lights are and ask for help." What? Der Mann sagte, schau dort, wo das Licht ist und bitte um Hilfe. No money. Normalerweise. Nothing. Nicht. No money. Also kein Geld, nichts. Only a shirt. Nur ein Hemd. And the police came for us. Und die Polizei kam zu uns. And the most humiliating, I was stripped naked. Und totale Demütigung. Ich wurde da ausgezogen. And you can imagine, what, me? Und ich dachte mir nur, ich? In public here? Hier öffentlich ausgezogen. But it happened. Und durchsucht, aber es geschah. And then they brought me to Treiskirchen refugee camp. Dann brachten sie mich ins Flüchtlingslager nach Treiskirchen. And I tell you, und ich kann euch nur sagen, absolutely humiliating. Totale Demütigung. In line, with a pan in hand, trying to look for food. Und da stand ich und hatte so einen Blechteller in der Hand und suchte nach Essen. Every night I go to Bela, Hofer, Mondo, search dustbin for food to eat with my family. I tell you this. Jeden Abend bin ich herumgelaufen und habe gesucht beim Bela, beim Hofer, um etwas zu finden in den Mülltonnen, um etwas zu essen zu haben für meine Familie. And I beg in the camp. You know, sometimes I go from door to door. Oh, do you have some bread? Do you have some food? Bettelt da im Lager und ich klopfte an die Tür und ich sagte, habt ihr etwas zu essen? Vielleicht etwas Brot, etwas zu essen. I was totally broken. Ich war total gebrochen. I have never lived this life. I never thought I would be like this. Ich habe nie so ein Leben gelebt und ich habe nie gedacht, dass ich einmal so leben könnte. So in my begging period, I met a man called Hamid from Iran. Und während ich da bettelte, traf ich da einen Mann, den Hamid aus dem Iran. He looked at me and said, "I will take you overseas." Und er sagte, ja, ich werde dich dort hinbringen zur Oasis. That's how he said it. Oasis. The Oasis. Oh, so Oasis. So Oasis. Yeah. So one afternoon he took me to this Oasis, which is actually the Oasis, okay, in Treiskirchen. Okay, und das ist offensichtlich die Oasis in Treiskirchen. When we got in. Als wir dorthin kamen. What? You brought me to these people? Du hast mich hier hingebracht? The Christians again? Den Christen? You say, I don't want to see them. Ich will nichts von ihnen wissen. Ich will sie nicht sehen. What am I doing here? Was mache ich hier? Look, next time you bring me here, you and I are going to have big trouble. Das nächste Mal, wenn du mich hierher führst, werden wir echte Schwierigkeiten haben miteinander. I'm getting out. Ich bin schon weg. Then I had one shoe with the lace is almost is gone. One trouser. What am I going to do? Und da stand ich da praktisch. Meine Schuhe, da fehlten schon die Schnürsenkel und nur eine Hose. Was sollte ich tun? And I got clothing and some tea from there, you know. Und ich bekam etwas Kleidung und auch etwas Tee von dort. I had no idea what God had in mind. Oh, ich hatte keine Vorstellung, was Gott geplant hatte. So I told my wife, you know, I am not going back to the place. Ich werde da nicht zurückgehen. The Christians are there. Da sind die Christen. Then my wife, oh, you know, you go. We are hungry here. Just go for tea, coffee. Don't listen to them. Just eat the food and get out of the place. Meine Frau sagt nur, naja, schau. Geh doch einfach dorthin und vielleicht gibt's ein bisschen Tee, vielleicht hast du was zu essen und hör gar nicht zu und dann geh wieder. So, in November 1, I went there with my wife cooks me, let's go. So one Wednesday, They do evangelical teaching, okay? Und im November war es meine Frau, die sagte, komm, lass uns dorthin gehen. Und da gab es auch evangelistische Botschaften. So I went with her. Und ich ging mit ihr mit. And there was a team from England with music and another team from USA, and one of them was preaching called Art from Akron, Ohio. Und da gab es zwei Gruppen, die predigten. Das war eine Gruppe aus England, eine aus Amerika, aus Ohio. And when we got in, und als wir da hineinkamen, I told my wife, da sagte ich meiner Frau, should I get out or should I stay? Soll ich jetzt gehen oder soll ich bleiben? The tea is late. Der Tee ist schon viel zu spät. These people are singing and praying, singing. I'm tired. Die singen. He said, don't worry, you sit a little while, don't listen to whatever they will say. You just wait for the tea and I will go home with you. Die Frau sagt mir, hör gar nicht zu, was sie da singen. Warte du auf deinen Tee und er wird schon kommen. And then one of the men, und dann einer der Männer sagte, who was preaching, der da predigte, I don't know what happened to me that day. Ich weiß nicht, was da mit mir passiert in diesem Moment. The man said, come unto me. Er sagte, komm zu mir, all ye that labor and are heavily laden, die ihr mühselig und beladen seid, and I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. That message, diese Botschaft, hit me like a bombshell, hat mich so getroffen wie eine Bombe. Who will give his life to Christ? Und er fragte nur, wer wird sein Leben Christus geben? I raised my hand up. Und so erhob ich meine Hand. And the Lord took me. Und der Herr nahm mich. And they prayed for me. Und sie haben für mich gebetet. And I left. Und dann ging ich. And life has never, und das Leben been the same, ist seitdem nie wieder dasselbe gewesen. Then in my room in the camp, dann bei mir im Zimmer, im Lager, im Flüchtlingslager, started praying, da begann ich zu beten. Praying all the time. Und ich habe gebetet und gebetet. Then one day, this is the serious part of one day during my prayer time. Aber plötzlich geschah etwas Ernstes während meiner Gebetszeit. The Lord clearly spoke to me. Hat der Herr ganz klar zu mir gesprochen. Austria needs God. Give God to Austria. Österreich braucht Gott. Gib Gott den Österreichern. I have kept all my records with God. Since 2002, I have books. All, every day, my encounter with God is recorded. Okay? Seit 2002 habe ich genaue Aufzeichnungen über das, was Gott zu mir sagt. And I told myself, what? Excuse me, me? Afrikanische? Me here? Und ich sagte mir nur, Flüchtlinge? Bitte schön, wer? Ich, der ich Afrikaner bin und der ich Flüchtling bin? I don't speak the language. Ich spreche die Sprache nicht. I nothing. Ich bin doch niemand. This is a lie, God. Gott, das ist eine Lüge. Then after a while, dann aber nach einer Zeit, I took a woman, a Chechen woman, to hospital. Brachte ich eine Frau und einen Mann ins Spital. I was sitting in the hospital. Und da saß ich im Spital. And all I heard was Jean 16:14. Jean 16:14. John 16, verse 14. Okay? Und alles, was ich nur in hörte, French. War Johannes 16, Vers 14 in Französisch. And I opened it. Und ich habe es geöffnet. All that the Father, who will take from what is mine and make it known unto you. Okay? He will take from what is mine and make it known unto you. Der Vater wird nehmen, was mir gehört, und wird es euch bekannt machen. Lord, I don't understand. Herr, ich verstehe das nicht. Verse 15, Vers 15, all that belongs to the Father is mine. Alles, and that is why I'm saying he will take from what is mine and make it known unto you. Alles, was dem Vater gehört, ist auch meins, sagt Jesus. Und deshalb sage ich dir, nimm davon und mach es bekannt. And God, what do you want me to do? Und ich fragte nur, Gott, was möchtest du, was ich da tue? Bring your brothers together. Versammle deine Brüder. The Christian refugees, bring them together in where you are living. Die christlichen Flüchtlinge, versammle sie dort, wo du wohnst. And in 2003 July, in my room, I invited them. Nobody came, only two people for us to pray. Im Juli 2003 lud ich alle ein, aber es kamen nur zwei Leute, um gemeinsam mit mir zu beten. From that two people came the fellowship of Christian refugees, and it spread throughout the whole of Austria. Und aus diesen Leuten, die da versammelt waren, diesen beiden und mir, ist dann der Dienst der christlichen Flüchtlinge entstanden in ganz Österreich. Go to any province in Austria, they are there. In jedem Gebiet Österreichs sind sie versammelt. God has used people in my life. Gott hat Menschen in meinem Leben verwendet. The first man God used to teach me independence was Doug Jordan. He's sitting there. Der erste Mensch, der Mann, der mich gelehrt hat, in my life, Doug also Jordan. Unabhängig zu sein, war der Doug Jordan. And then God led me through Doug Jordan himself again to another family, JJ and Brett Howard. Okay? Und Doug Jordan hat mich dann geführt zu einer anderen Familie, das war Brett und JJ. So, I was working at the Oasis, working at the hospitality house. Oasis, I never knew. God was going to give me a position to take care of refugees in the hospitality. I never knew. Also es geschah, ich habe dann in der Oasis gearbeitet und auch im Hospitality House, also von International Teams. Und ich konnte nicht wissen, dass Gott mich dazu verwenden würde, dann das Hospitality House eines Tages zu betreiben. And I went to Upper Austria to preach, to give the word of God. Und ich bin dann nach Oberösterreich auch gefahren, um dort zu predigen, das Wort Gottes zu verkündigen. And as I was going, it started to snow heavily, and my Bible was here. Und während ich da ging in Oberösterreich, fing es an zu schneien, und ich trug meine Bibel unterm Arm. And I asked myself, und ich habe mich da gefragt, God, oh Gott, you are wonderful God. Du bist wunderbar. Every word has come to pass. Jedes Wort ist auch so genau passiert, wie du es gesagt hast. This is the God we worship. Das ist der Gott, dem wir anbeten. The God we can all trust. Der Gott, dem wir alle vertrauen können. I'm his servant forever. Und ich bin sein Diener für immer. Forget my royalty. Vergiss meine Königsherrschaft. Jesus is my king. Jesus ist mein König. He's my God. Er ist mein Gott. He's my friend. Er ist mein Freund. And I serve him. Und ich diene ihm. I'll continue to serve him forever. Und ich werde ihm immer dienen. My only prayer I ask for you. Und mein einziges Gebet, worum ich euch bitte, pray for me. Betet für mich. So that I will continue to be as humble as the grass of the field. Dass ich so demütig sein würde wie das Gras auf dem Feld. That no pride should ever be seen in me. Dass kein Stolz in mir gefunden wird. That I serve all whom the Lord puts in my way. Dass ich allen diene, die der Herr in meinen Weg bringt. And I will end here right now. But end with a passage from the book of Jeremiah. Und ich möchte hier abschließen mit einer Schriftstelle aus dem Buch Jeremia. Jeremiah chapter 1 verse 4. Jeremia Kapitel 1 Vers 4. And I'm reading from the NIV. Und ich lese da aus der New International Version. The word of the Lord came to me saying. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Before I formed you in the womb. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, I knew you. Habe ich dich erkannt. Before you were born, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, I set you apart. Habe ich dich geheiligt. I appointed you zum Propheten für die Nationen, as a prophet to the nations. Habe ich dich eingesetzt. Ah, sovereign Lord, I said, da sagte ich, ach Herr, Herr, I do not know how to speak. Siehe, ich verstehe nicht zu reden. I'm only a child. Denn ich bin zu jung. I will say that to the Lord. Lord, I'm nothing, I'm nobody. Ich sagte zum Herrn, wer bin ich? Ich bin doch niemand. Why? Warum? Your will be done. Aber dein Wille geschehe. Amen. Amen. Thank you very much, Nana. Danke, Nana. It's very interesting. Nana's life is not what the world would call a typical success story. Das Leben von Nana ist nicht eine Erfolgsgeschichte, wie sie die Welt so als typische Erfolgsgeschichte beschreiben wird. Because when he had his home in Cote d'Ivoire, Africa, als er sein Zuhause in Afrika hatte, it was a very large home. Da war es ein sehr großes Zuhause. It was a very nice home. Und es war ein sehr schönes Zuhause. Nana had a couple of Mercedes-Benzes. Und Nana hatte einige Mercedes-Benz. Some very nice cars. Sind sehr schöne Autos. Nana and Sita had servants as well. Und sie hatten auch Diener. People that waited on them hand and foot. Menschen, die mit dem Essen auf sie gewartet haben. They did everything for them. Und sie haben alles für sie getan. Nana had people that were looking out for his every being in his life. Nana hatte Menschen, die sich um alles gesorgt haben in seinem Leben. And Nana just saw his life going up from there. Und Nana hat sein Leben von dort aus bergauf gesehen. But it's interesting because like he said, the Lord had another plan for his life. Es ist sehr interessant, so wie er gesagt hat, der Herr hatte einen anderen Plan für sein Leben. Nana was satisfied before. He was happy before. Nana war glücklich und zufrieden zuvor. But he didn't know the joy of the Lord. Aber er hat die Freude des Herrn nicht gekannt. And it's very interesting. Nana and I talked about this when we were praying before the service. Und es ist sehr interessant, Nana und ich, wir haben darüber vor dem Gottesdienst gesprochen. But it's very interesting that the Lord had to take him down before he brought him back up. Es ist sehr interessant, dass der Herr ihn runterbringen musste, bevor er ihn wieder erheben konnte. And like I said before, Nana is never the type of a man that will tell you all about the accomplishments that he had in his old life and all the material things that he had. Und so wie ich gesagt habe, Nana ist nicht der Typus von Mensch, der euch jetzt erzählen würde von all den Errungenschaften, die er gehabt hat in seinem Leben. But I know without a doubt, aber ich weiß ohne Zweifel, he is very grateful that he had to give all that up to come to Austria, to come to the Lord. Dass er sehr dankbar dafür ist, dass er das alles aufgeben musste, um nach Österreich zu kommen what und den Herrn zu erleben. What an incredible testimony he has about the faithfulness of God. Was für ein unglaubliches Zeugnis hat er über die Treue Gottes. Nana continues to serve Austria and refugees and the Lord in some incredible ways. Nana fährt fort, jetzt Österreich und den Flüchtlingen in Österreich zu dienen. He didn't say anything about this, so I will. Er hat über das nichts gesagt, also werde ich das machen. But in Guntramsdorf right now there's a new vision with a hospitality house that used to be there. In Guntramsdorf gibt es jetzt eine neue Vision für ein Hospitality House. It's called the Austrian Life Center. Und das nennt sich das Austrian Life Center. And this is a center where refugees can come in and be trained in the Bible, trained in the relationship with the Lord. Und das ist ein Zentrum, in dem Flüchtlinge ausgebildet werden können im Wort Gottes. Some of them come in completely not Christians. Manche kommen da rein, die sind sogar völlig nicht Christen. Just like Nana, some of them come because there's a place to relax, there's videos, there's food, there's tea. Und so wie Nana kommen einige einfach um zu essen, ein Video zu sehen und zu entspannen. And that's great because it is our responsibility to serve other people and take care of them in any way that we can. Und das ist großartig, denn es ist unsere Verantwortung, Menschen zu dienen in jeder Form, die wir können. But they've also had the vision to reach out to the refugees who are completely hopeless. Aber es ist auch die Vision, um zu Flüchtlingen hinauszureichen, die völlig hoffnungslos sind. Because they don't know what's going to happen tomorrow until they get their asylum status. Die wissen nicht, was morgen geschieht, bevor sie nicht. Before they get their asylum status. Bevor sie die Asylstatus bekommen. Yeah, many of them are live, and you see many refugees around. They're living poor and not much to do. Die Flüchtlinge, die leben sehr arm und ohne etwas zu tun. And so the Life Center, just like the Oasis, is another way to serve the refugees. Und dieses Life Center, so wie Oasis, ist wieder eine Art und Weise, ihnen zu helfen. So Nana, even though he was a king in Africa, also Nana, obwohl er ein König in Afrika war, he's now a servant to the refugees here in Austria. Ist er jetzt ein Diener für die Flüchtlinge in Österreich? A servant for Jesus Christ. Ein Diener für Jesus Christus. And this church, this fellowship, is also helping out the Life Center in a lot of ways too. Und diese Gemeinschaft hilft auch. That we are helping the Life Center. Dem Life Center. And there are many different people in the fellowship, this church, that are helping. Und es gibt viele verschiedene Leute, die dort helfen. I know eBay is helping and Elke is helping. eBay hilft, Elke hilft. Axel helps quite a bit. Axel hilft. In fact, there's probably a lot of people that are working there that I don't know about. Und es gibt sicher einige Leute hier, die dort arbeiten und ich weiß das gar nicht. And Festus, yeah, exactly. Und auch Festus. But if you want to be involved in the work of the Lord here in Austria, wenn du dich einbringen möchtest in die Arbeit hier, in die Arbeit des Herrn hier in Österreich. What a great opportunity for you to serve alongside Nana and the other people there, the refugees. Dann ist es eine großartige Möglichkeit für dich, an der Seite von Nana mit den Flüchtlingen zu arbeiten. God is doing some incredible things there. Gott tut unglaubliche Dinge dort. How can we join him? How can we serve him? Wie können wir ihm dienen? Wie können wir uns da einbringen? But the question that I have for you this morning. Aber die Frage, die ich an euch habe heute Morgen. We were all just like Nana. Wir waren alle so wie Nana. Well, of course, we were in perhaps different status symbols in our lives. Zwar in einem anderen Status in unserem Leben. I don't think there were very many kings and queens in here. Ich glaube nicht, dass es sehr viele Könige und Königinnen gibt hier. But we were just like Nana. Aber wir sind wie Nana. Our hearts were hard. Unsere Herzen waren hart. We were proud. Wir waren stolz. We knew that we could do it on our own. Und wir wussten, dass wir es alleine schaffen können. And in no way, shape or form do we want the help of the Lord. Und in keiner Art und Weise wollten wir die Hilfe des Herrn. In fact, if you are very honest with yourself, if I am very honest with myself. Und wenn du und ich ehrlich zu uns selbst sind, we're a lot like that today too. Dann sind wir heute noch sehr oft so. The Hebrews were called a stiff-necked people. Die Hebräer wurden starrköpfige Leute genannt. Oh, how we can be the same. Wie sehr können wir es genauso sein? We think, Lord, we can do it on our own. We don't need your help. Und wir denken, Herr, wir können das auf unsere eigene Art und Weise machen. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Aber Gott sei Dank. The Lord knows we can't. Weiß der Herr, dass wir das nicht können. The Lord knows that we need to rely upon him to fully experience what he has for our lives. Und der Herr weiß, dass wir uns völlig von ihm abhängig machen müssen, um das zu erfahren, was er für unser Leben hat. If you look at our fellowship of our church of over 400 people, und wenn du die Gemeinschaft in unserer Gemeinde mit den 400 Leuten ansiehst, look at how many lives have been changed. Dann sieh dir an, wie viel Leben verändert wurden. Look at how many prayers have been answered. Und schau, wie viele Gebete beantwortet wurden. Look how many people were here before and are now in a completely different situation. Und schaut euch die Leute an, die schon früher hier waren und jetzt in einer völlig neuen Situation sind. And that only happens when we respond to God's faithfulness. Und das geschieht nur, wenn wir Gottes Treue gegenüber reagieren. When we say, not my will, Lord, but your will. Wenn wir sagen, nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille. God, I want to serve you. Gott, ich möchte dir dienen. I want to become an empty vessel so that I can be filled up with you. Ich möchte ein leeres Gefäß werden, damit ich mit dir gefüllt werden kann. One of my favorite stories in the Bible is from Acts chapters 23 to 27, I believe it is. Einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist, glaube ich, in Apostelgeschichte 27. And it's interesting because Paul is in prison. He's under custody. Paulus ist im Gefängnis, er ist gefangen genommen. He just been before the Sanhedrin. Und er ist vor dem Sanhedrin. And you know, he's under guard. Und wird bewacht. And you can imagine he's pretty nervous about what's going to happen in his life. Und ihr könnt euch vorstellen, dass er sehr nervös darüber ist, was jetzt in seinem Leben geschieht. And yet the Lord appeared to him that night. Aber der Herr erschien ihm in dieser Nacht. And he said, Paul, don't worry. Und sagt, Paulus, mach dir keine Sorgen. Because just as you've testified for me in Jerusalem, denn genauso wie du in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast für mich, so you are going to testify for me in Rome. Genauso wirst du es in Rom machen. Now, I don't know how well you know your geography. Ich weiß nicht, wie gut ihr eure Geografie kennt. On the Mediterranean, Jerusalem is here. Jerusalem ist hier. And Rome is over here. Und Rom ist dort. They didn't have airplanes then. Und die hatten keine Flugzeuge damals. It was a very long and very dangerous ship ride to get to Rome. War eine sehr lange und gefährliche Schiffsreise, um nach Rom zu kommen. And yet he was in prison as well. Und war auch noch dazu im Gefängnis. How in the world was that going to happen? Wie soll das geschehen? But he had faith. Aber hatte Glauben. And if you follow the story out throughout those four chapters, und wenn ihr diese Geschichte in diesen vier Kapiteln verfolgt, you'll find that Paul was on trial before Felix. Dann seht ihr, dass Paulus vor den Felix gestellt wurde. He was on trial before Festus. Er wurde vor Festus gestellt. He was on trial before King Agrippa. Und vor den König Agrippa. There was a Jewish conspiracy to try to kill him. Es war eine Verschwörung der Juden, um ihn zu töten. Because they didn't like what he was saying. Denn sie mochten es nicht, was gesagt hat. Finally, he had appealed to Caesar, and they shipped him off on a boat to head to Rome. Und schlussendlich kam er in ein Schiff nach Rom in Caesarea. To Caesar. Zu Caesar. To Caesar. And he was going to finally have his opportunity to talk to Caesar. Und hatte die Möglichkeit, mit Caesar zu sprechen. And yet on the ship, on the way over, there was this huge storm that everybody thought they were all going to die. Und da kam ein ganz furchtbarer Sturm auf und sie dachten alle, sie würden sterben. The Lord told him that not one hair on a head of anybody on the ship would be harmed. Aber der Herr hat ihm gesagt, dass kein Haar von irgendjemand auf dem Schiff gekrümmt wird. And even though there was a shipwreck, that was true. Und es war zwar ein Schiffbruch. They all survived. They all floated up onto the island of Malta. Aber sie haben alle überlebt und sind auf Malta gestrandet. Paul was looking around for some wood to put on the fire, and a big viper snake came and bit him on the hand. Und Paulus hat Holz gesucht, dann kam eine giftige Schlange und hat ihn gebissen. And everybody expected him to die. Und jeder hat erwartet, dass er jetzt stirbt. He didn't die. Aber er ist nicht gestorben. And the story ends up in chapter 27. Und die Geschichte geht dann weiter in Kapitel 27. That Paul is in Rome, Paulus ist in Rom. In a very special house. In einem sehr besonderen Haus. And Paul is preaching the gospel in Rome. Und Paulus predigt das Evangelium in Rom. He's preaching with a Bible under his hand and snow in the streets of Vienna. Und so wie die Bibel unter der Hand und der Schnee auf den Straßen bei Nana. God is so faithful. Gott ist so treu. No matter where we find ourselves in our lives. Ganz egal, wo wir uns wiederfinden in unserem Leben. We can be in the pit of hell in our circumstances. Wir können in der tiefsten Hölle sein in unseren Umständen. Our marriage is falling apart. Unsere Ehe zerbricht. We have trouble with our children. Wir haben Schwierigkeiten mit unseren Kindern. I just lost my job. Ich habe gerade meinen Job verloren. I can't find a job. Oder ich kann keinen Job finden. I have no money. For a meal today. Kein Geld, um mir ein Essen zu kaufen heute. No matter where we find ourselves. Ganz egal, wo wir uns selbst wiederfinden. God will provide. Gott wird vorsorgen. And we just have to look to the heavens. Und wir müssen nur in den Himmel schauen. I look to the mountains and from where does my help come? Ich schaue auf die Berge, wo meine Hilfe herkommt. It comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kommt vom Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Let me read a passage from Jeremiah 29, verse 11. Ich möchte eine Stelle aus Jeremia 29, Vers 11 lesen. This is an incredible promise for all of us. Das ist eine unglaubliche Verheißung für uns. 29, 11. And this is to the exiles who are the Hebrew exiles who are in Babylon. Und das ist geschrieben an die Hebräer, die in Exil leben. People who really have no hope. Menschen, die wirklich keine Hoffnung hatten. And this is what the Lord says. Und das spricht der Herr. For I know the plans I have for you. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Plans to prosper you and not to harm you. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Plans to give you hope and a future. Um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. That you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. I don't know what tomorrow holds. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Sometimes it would be nice to have a crystal ball and see what God is going to do in my life. Manchmal wäre es nett, so eine Kristallkugel zu haben und zu sehen, was Gott in meinem Leben tun wird. Don't have a clue. Aber ich habe keine Ahnung. He could take me anywhere and that's okay. Er könnte mich irgendwo hinnehmen und es wäre okay. Sure, that's a little scary. Natürlich ist es etwas erschreckend. But I know that if I rely upon his goodness, aber ich weiß, wenn ich mich auf seine Güte verlasse, it's gonna be okay. Dann wird es okay werden. And he will take us to Vienna to preach the gospel in the snow. Und er wird uns nach Wien bringen, um das Evangelium im Schnee zu predigen. We just have to trust him. Wir müssen ihm einfach nur vertrauen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you so much for how good you are to us. Vater im Himmel, danke so sehr dafür, wie gut du zu uns bist. Thank you that you've called all of us from our own individual circumstances. Danke, dass du jeden von uns aus unseren eigenen Umständen herausgeholt hast. And Lord, we know that you desire to make us more than what we are. Und Herr, wir wissen, dass du dir wünscht, uns zu mehr zu machen, als was wir sind. You desire to do an incredible work through our lives. Du wünschst dir, ein unglaubliches Werk in unserem Leben zu tun. But we know that you cannot do that when we are so full of ourselves. Aber wir wissen, dass du es nicht tun kannst, wenn wir voll von uns selbst sind. So Father, today we bow before your throne. Vater, heute beugen wir uns vor deinem Thron. We claim your royalty and your goodness. Wir bekennen deine Königsherrschaft und deine Güte. You are the King of all kings. Du bist der König aller Könige. And we love you for that. Und wir lieben dich dafür. And Lord, we want to be your servants. Und Herr, wir möchten deine Diener sein. So we pray right now that you will do a work in our lives. Also beten wir jetzt, dass du ein Werk in unserem Leben tust. Prepare our hearts for the good works that you've had prepared for us since the beginning of time. Und bereite unser Leben vor, für unser Herz vor, für die Arbeit, die du vorhast mit uns. And Lord, whatever we do, und Herr, was immer wir tun, we will give you the glory. Wir werden dir die Ehre geben. God, you are so good. Gott, du bist so gut. And we love you for that. Und wir lieben dich dafür. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.